Musikmaschine Dr. B. Hörspiel von Reinhard Griebner. Sang out of tune, will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. I get by with a little help from my friends. I get by with a little help from my friends. Going to try with a little help from my friends. Ein uralter Hut. Beatles. Tatsache? Habe ich gar nicht gewusst. Ist nicht Ihre Zeit. Liegt früher. Viel früher, was? Trotzdem gut. Lennon McCartney. Bist du Angler? Angeln verboten. Oder ein Frühaufsteher aus Leidenschaft? Das soll ja sowas geben. Naturfreund. Könnte Ihnen das gefallen? Ein versprengter Grüner? Hilfe, nur das nicht. Sie schwimmen gut. Mir bekannt. Sie singen auch ganz gut. Das war ein Kompliment. Überhaupt. Schön hier. Liebeserklärung an Mecklenburg? Der See, der Steg, das Schilf. Die Enten. Na klar, ihr auch. Komm lieber endlich ins Wasser. Luft 19, Wasser 18 Grad. Steht hier. Selber gemessen. Dir zu kalt, was? Mit einem Hitzeschock ist da jedenfalls nicht zu rechnen. Ha, feige? Vor dem Aufstehen baden. Ist nicht mein Fall. Aber Ihr Hobby, was? Hat berufliche Gründe. Aha. Und die einzige Chance, in der Gegend mal FKK zu machen. So viel Betrieb auf dem Zeltplatz? Siehst dir selber an. Mehr jung oder mehr alt? Ich frag das auch nur rein beruflich. Bist du ein Heiratsschwindler? Sehe ich so aus? Ziemlich durchwachsen hier alles. Die Hälfte etwa wie du. Die Zeltler, dazu die Campingwagen. Familienbetrieb zwischen 6 und 60. Und die Bungalower, paarweise meist ohne Kinder. Die sind wie du, teilweise noch älter. Dankeschön. Sauer? Wär blöd. Gibt's um die Zeit schon den Chef von der HO-Kneipe? Wie spät? 6, 3 Minuten nach. Da ist er beim Bäcker, drüben im Dorf. Das Brötchenfrühstück hier ist nämlich berühmt. Gibt sogar Pflaumenmus, selbstgemacht. Ein Bilderbuch morgen. Schade, dass du kein Kameramann bist. Bist du doch nicht? Nein. Wie spät? 5 nach 6. Da muss ich raus. Bedeutet das umdrehen oder so? Mach doch, was du willst. Gute Fahrt gehabt. 3 Stunden. Oh, das ist viel. Tempo 80. Noch ein Brötchen. Ja, danke. Sind sehr gut. Ja, keine Kaufhallen, frischer was? Herr Dusiska. Dusiska. Ah, meinetwegen, ja. Habe jedes Wochenende einen anderen aus eurer Zunft hier. Erfurt, Magdeburg, Potsdam. Praktisch von überall. Fremde Städte, verrückte Namen. Bringt ein bisschen Exotik hier an den Teich. Die Urlauber sind dankbar, die Jungs aus den Dörfern sowieso. Entscheidend ist natürlich der Umsatz. Der muss hinhauen. Ohne den läuft hier gar nichts. Verstehe. Hoffentlich. Noch ein Kaffee? Hm. Natürlich. Danke. Übrigens, das Bier ist gut. Nicht so eine Plempe wie weiter oben in der Landschaft. Und wir bieten abends eine komplette Speisekarte. Ihr Kollege vom vergangenen Wochenende hatte da so einen selbstgemachten Spruch drauf. Jetzt ist mal Pause, jetzt ist mal Schluss. Bestellt euch einen klaren und gebt den Mägdelein einen Kuss. Ja, ich weiß, blanker Schwachsinn. Hat aber das Geschäft belebt. Ungeheuer sogar. Sie verstehen? Hören Sie. Keine Angst, ich rede Ihnen da nicht rein. Sie machen Ihren Job, ich meine. Ulwitsch ist er übrigens. Wer? Der vom letzten Sonnabend. Ulwitsch aus Dessau. Komischer Name, was? Aber eine richtige Stimmungskanone war das. Bloß in den Pausen der reinste Stinker. Wollte unbedingt meine Buffetprinzessin anmachen. Ich musste schließlich zur gelben Karte greifen. Sie verstehen? Ihr Saal fast 200 Leute? Bis 250, 270. Bin da variabel. Also wird's voll. Wichtiger ist, dass es auch voll bleibt. Ein Abend ist ein bisschen wenig. Eine Woche müsste man hier sein. Oder zwei. Vielleicht sogar gekoppelt. Mit Urlaub, August. Naja, September ging auch noch. Haben Sie ein Zelt? Verkauft. Vor 3 Jahren. Man wird ja nicht jünger. Die Bungalows gehen über FDGB. 4 gehören zum Sonderkontingent. Vom Rat sind natürlich immer ausgebucht. Logisch. Es sei denn... Ja? Mal durchrechnen. Was? Eine Woche lang jeden Abend Tanz. Dazu Neptunfest, Mondscheinparty. Vielleicht noch musikalischer Frühschoppen. Die Jungs aus den Dörfern würden zwar in der Woche wegbleiben, aber hinterm Hochwald liegt Armee. Man kann den Ausgang nach Dienstschluss nutzen und spart Reisegeld. Nur für das Honorar müsste man eine pauschale Regelung finden. Die Idee hat schon was. Mal abwarten, wie es heute Abend läuft. Vielleicht reden wir dann nochmal drüber. Kann ich das Frühstück gleich bezahlen? Sache des Hauses. Danke. Was sollen Sie mit dem Tag anfangen? Mich in die Sonne hauen. Hatte noch keinen Urlaub dieses Jahr. Falls Sie einen Kahn ausleihen wollen, da könnte Später. Vielleicht. Sagen Sie, das Mädchen da draußen auf dem Steg. Lisa? Aha. Lisa also. Du bist also der Jockey ohne Pferd. Und sie die Rettungsschwimmerin? Du oder sie. Man sollte sich da mal einigen. Wo ist die Mitte zwischen du und sie? Na also was nun? Berthold, du Siska. Anna Elisabeth? Genannt Lisa. Kurt ist eine ausgemachte Petze. Ich hab nach dir gefragt. Ganz direkt. Diskjockey, Diskotheker, SPU wie Schallplattenunterhalter, MM wie Musikmoderator. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Ich habe noch nie so ein altes Auto gesehen. Ferrari? Baujahr 1834? P70. Der Hänger sieht stark aus. Eigenbau. Und die knallrote Schrift. Musikmaschine Dr. B. Klappern gehört nun mal zum Geschäft. Musikmaschine soll vermutlich originell klingen. Klingt es nicht? Und B meint Berthold. Vermutlich. Aber Doktor ist schlichte Hochstapelei. Mädel, wie du dich auskennst. Ein bisschen Lebenserfahrung, nichts weiter. Dämpf noch leicht den Tonfall, dann kommt's. Überzeugender. Sollte ich mal einen Sohn haben, weißt du, wie der heißen wird? Woher sollte ich? Doktor. Als Vorname? Oh, ich erspare ihm so das umständliche Promovieren und Doktor hebt. Sogar die Nachbarn ändern ihr Benehmen, nicht nur die Handwerker und die Leute von den Ämtern. Meinst du? Ja. Ich bin da skeptisch und spreche aus Erfahrung. Außerdem wird es Schwierigkeiten geben. Schon bei der Geburtsurkunde. Deine Lebenserfahrung unterschätzt unsere Ämter. Schwierigkeiten machen stark. Sagt man nicht so? Ich sag das nicht. Also Doktor. Und weiter? Ich übernehme den Namen von meinem Mann. Wenn er nicht gerade sonst wie heißt. Wie heißt er denn? Buchen wir unter Intimes. Einverstanden? Entschuldige. Benjamin heißt er. Und deine Frau? Katja. Und die lieben Kleinen? Peter und Saskia. Saskia. Bei Rubens geklaut. Bei Rembrandt. Deswegen wird sie noch lange nicht so berühmt wie dem seine Saskia. Du darfst nachher zu mir auf den Rettungssteg kommen. Womit habe ich denn dieses Privileg verdient? Nimm's an oder vergiss es. Herr Dosiska, Moment mal. Das Vertragliche ist vorbereitet. Zwei Eisbecher am frühen Vormittag? Haben Sie schon so viel Abkühlung nötig? Na, nicht stolpern. Also, dann bis später in meinem Büro, ja? Sagen wir gegen 11. Und Ihre Zulassung nicht vergessen. Sie wissen, ich muss das kontrollieren. Zu unser beider Sicherheit. Naja, noch was. Sie sollten lieber woanders schwimmen lernen. Am besten zu Hause. Man kann das so oder so sagen, ich weiß. Ich bin aber mehr für Klartext, also sage ich so. Pfoten weg. Von Lisa. Haben Sie was gesagt? Ja, gut so. Keine Angst, Sascha, ich bin ja da. Nicht so hastig. Arme gleichmäßig durchziehen. Ruhig bleiben. Und die Beinarbeit nicht vergessen. Gut. Gut. Wer schwimmen kann, dem gehört das Wasser. Der ist mit Neptun im Bunde und mit den Nixen und den Wasserteufelchen und den Fischen. Glaubst du nicht? Das Atmen nicht vergessen. Kannst du ruhig glauben. Wer schwimmt, dem gehört die Welt. Lass dir mal auf dem Globus zeigen, wie wenig Land es gibt und wie viel Wasser. Du musst nur an dich glauben. Du kannst das. Ich weiß, du kannst das. Na bitte, wer sagt's denn? Glaub mir, fällt allen schwer, sich aus eigener Kraft über Wasser zu halten. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Schwimmen ist fortwährendes Nicht-Ertrinken. Oder? Arbeitest du an einem Sonnenstich? Wie würdest du es denn definieren? Schwimmen ist schön, macht Spaß. Aus! Hast du viele Schwimmschüler? 2 im Moment. Und wie lange dauern deine Kurse? 7 Tage, nicht einen mehr. Aber unter einer Bedingung. Ich höre. Die Eltern halten sich raus. In jeder Weise? Zugucken verboten und reinreden sowieso. Ich könnte meinen Rekorder holen. Wozu? Was hältst du von einer improvisierten Hitparade? Und was soll ich jetzt mit einer Hitparade? Oder einer Wunschsendung. Der Unterschied? Im ersten Fall bestimme ich und im zweiten bestimmst du, was gespielt wird. Was gespielt wird? Was gespielt wird. Deine Variante ist ja heute Abend zu hören. Aber ich gehe sicher ins Zeltkino. Italo-Western, eine Art Parodie. Ganz harte Konkurrenz also. Für mich. kann ich nur jetzt noch überbieten. Was ich hören will, hast du sowieso nicht. Ich höre... Janis Joplin? Janis Joplin. Pink Floyd, The Wall? Warum nicht? Elektronik? Wer kann schon danach tanzen? Ich. Natürlich, du. Ich habe eine Antenne dafür. Mir ist die Musik unheimlich lebendig. Nicht synthetisch, wie alle sagen. Eben nur anders. Aha. Hast du was von John und Wengelis? Auf Platte. Hey. Meine Großmutter ist Reisekader. Karussell, Lift, Sternmeißen? Was bei uns erschienen ist, ziemlich komplett. Die Pluha, den Fanfen? Du hörst nicht zu. Alles hat keiner. Na gut, von jedem etwas. Etwa auch die kleinen Schlümpfe. Kommt immer noch groß an. Sehe ich das richtig? Du spielst exakt das, was andere von dir hören wollen. Nur das? Hab 4 Programme. Nummer 1 für Schüler. Nummer 2 für Leute zwischen 18 und 25. Dann 1 für Rentner und Nummer 4 für Gemischtwarenpublikum. Außerdem ein paar Einlagen. Damit kommt man schon ordentlich über die Runden. Natürlich kann auch mal alles variiert werden. Und Bestellungen, nehme ich an. Heimliche Grüße, Damenwahl, in der Richtung. Was wird denn am häufigsten verlangt? Gemischtwaren. Ach, verstehe. Rock'n'Roll, verrührt mit Disco-Sound, ABBA und AC/DC. Dazwischen ein gepflegtes Chanson. Oder eine Runde Walzer. Und auf alle Fälle was Deutsches. Udo Jürgens oder Heino? Heino nicht. Mann, du zeigst ja Charakter. Wofür hältst du mich eigentlich? Für einen, der jeden Auftrag annimmt. Hauptamtlich habe ich auch noch einen seriösen Beruf. Und eine Handvoll Funktionen. Wie sich's gehört. Und die liebe Familie. Ja. Sag mal, bist du sicher, dass dir das alles Spaß macht? Was? Dass mir was zum Teufel Spaß macht? Schön gefällig sein. Abdudeln, was andere hören wollen. Nun hör mir mal zu, Mädchen. Sag nicht Mädchen zu mir. Ich bin für die Leute da und nicht umgekehrt. Meine Disco läuft unter Dienstleistung. Jedenfalls verstehe ich's so. Auch ein Standpunkt. Mein Publikum hat in der Regel eine anstrengende Woche hinter sich. Oder einen anstrengenden Tag. Arbeit, Versammlung, Schlange stehen, Busgedrängel. Da soll abends mal was losgehen. Einverstanden. Na bitte. Es gäbe aber trotzdem eine andere Möglichkeit. Wird's ja jetzt spannender als bei Hitchcock. Nicht 4 Programme, sondern ein einziges. Nämlich deins. Wer will, kommt, hört zu und tanzt. Wer nicht, eben nicht. Das Problem allerdings, man hätte natürlich das neue Auto nicht so schnell und das Segelboot auch erst in ein paar Jahren. Vom schmucken Wochenendsitz nicht zu reden. Ach, vielleicht ist es das. Sag mal, ist es das? Warum soll ich Veteranen mit den Rolling Stones kommen oder Lehrlingen mit Peter Alexander? Man muss sich auch mal einstellen können auf seine Mitmenschen. Flexibel sein. Trotzdem will ich kein Wunschkonzert von dir, auch keine Disco. Wie kann einer das in sein Privatleben übernehmen? Und freiwillig. Nun spiel dich doch nicht so auf. Diesen Hang zum Angepasstsein. Bitte. Eine Nummer kleiner, ja? Noch kleiner? Ich muss meine Flüstertüte holen. Die Stippe ist von der Boje da vertreiben. Nun bleib doch hier, die machen sich doch nur einen Spaß. Ja, und wenn nicht? Soll ich mal pfeifen? Pfeifen ist sicher das Mittel gegen Ertrinken. Der Vertrag. Ihr Exemplar. Kasse heute Abend. Ab 5:30 können Sie Ihre Anlage aufbauen. Wenn nötig, fassen die Jungs aus dem Ort mit an. Einlass 7:00. 7:30 geht's los. Ihre ersten 30 Minuten müssen sitzen. Das Zeltkino hat dann keine Chance mehr. Interessieren Sie sich für Geschichten? Ja, da versteht man manchmal besser, warum einer Klartext redet. Neugierig jetzt, was? Also, es war da mal ein Kellner. Der arbeitet nach seiner Lehre in einem Nobelschuppen von Hotel. Da ist jeden Abend Highlife. Von der Bar direkt in die Zimmer. Besonderer Service? Eintreffende, gut zahlende Soloherren werden vom Empfangschef persönlich platziert. Bei so einer Gelegenheit wird der Kellner sein Mädel los. Hat an der Bar gearbeitet. So. Dann, unser Kellner muss zur Fahne. Unterschreibt sogar für 3 Jahre. Geht aber danach in den Nobelschuppen nicht zurück. Fängt ganz woanders neu an. Versteht sich dort ziemlich gut mit der Chefin. Und die ist 9 Jahre älter. Er geht nochmal auf Schule, unser Kellner. Kurz vor Abschluss, ein paar Monate direkt. Inzwischen lernt die Chefin einen Ingenieur kennen. Große Liebe angeblich, ja. Als der Kellner vom Abschlusskurs zurückkommt, ist der Ingenieur gerade weg. Mehrjähriger Auslandseinsatz. Mit Weib und Kind übrigens. Unser Kellner sieht auf einmal sehr deutlich, dass die Chefin 9 Jahre älter ist. Er tritt weg. Naja, wie das eben so ist. Und er hat die Schnauze voll. Sucht sich wieder ein neues Objekt. In möglichst ganz anderer Gegend. Hat ja nun sein Qualifizierungsheft inzwischen und überhaupt eine blütenweiße Kaderakte. Kann Ansprüche stellen. Zum Beispiel ein Objekt an einem See gelegen. Er unterschreibt den Vertrag und für ihn steht jetzt fest, das ist nochmal ein ganz neues Leben. Und solange er jetzt was zu sagen hat, wird's das nicht nochmal geben, dass irgendwelche Typen ihn zum Affen machen. Egal in welcher Form. Ob für ein paar laue Wochen oder nur für eine heiße Nacht. Verstehst du das? Zeit. Unser Diner. Etwa aus der eigenen Tasche bezahlt? Segelboot kann noch ein bisschen warten. Die Spielregeln hier besagen, Mittagessen für den Diskjockey gratis, für den Rettungsschwimmer auch. Ich habe sogar einen Platz am Stammtisch. Ja, den konnte ich leider nicht noch mitbringen. Oh, das enttäuscht mich aber sehr. Aber wenn du am Stammtisch sitzt sonst, wer bewacht denn dann den Steg? Kurt vertritt mich die eine Stunde. Ach, und ich dachte schon, wir hätten nachher 60 Minuten Freizeit. Spricht was dagegen? Kurt. Du kannst ihn nicht leiden. Er mich wohl noch weniger. Und du? Guten Appetit. Ist mir vergangen. Du, wenn ich mir deinetwegen den Bauch mit Hackbraten beklecke. Ich wasche leidenschaftlich gerne ab. Besonders Rettungsschwimmerin. Manche Leute nennen ihre Mittagspause Tischzeit. Das finde ich extrem blöd. Bedauere, der Genosse Direktor ist zu Tisch. Warum red ich eigentlich andauernd? Na los, jetzt du. Und was? Von deiner Frau? Sie heißt Katja, nicht? Hm. 1,70. Blond, lange Beine, 2 Jahre jünger als ich. Weiter? Essen wird kalt. Meins nicht. Apothekerstochter, intelligent, wir haben an derselben Sektion studiert. Schon im ersten Semester sind wir uns aufgefallen. Haben uns in den Seminaren unentwegt widersprochen. Im zweiten Jahr hat es sich dann schon zerschlagen. Sie ging mit einem Trainer von der Sportschule und ich mit einem Mädchen aus Kuba, Rosa. Katja nennt das heute noch meine amerikanische Episode. Im dritten Semester sind wir auf eine Bude gezogen. Anfang des vierten, Heirat. Zufrieden? Und warum habt ihr geheiratet? Aus Liebe, was denkst du denn? Vergiss das Weiteressen nicht. Na schön, wir wollten auch gemeinsam in einer Stadt nach dem Studium eingesetzt werden. Uns nicht nochmal abhanden kommen. Verstehe. Eher als Handschelle. Dann kam eines doch anders. Katja hat im Kabelwerk angefangen, Betriebsökonom. Mir aber hat man überraschend eine Assistentenstelle angeboten. Mit Abschluss als Doktor. Doktor B. Tatsache? Katja war sofort dafür. Die paar Jahre. Und wir seien uns doch inzwischen sicher. Ihr hattet beide die Handschellenphilosophie. Wundert's dich so sehr? Dr. B., ich hab dich unterschätzt. Tut's dir wenigstens leid? Nein. Sollte's? Können wir das Thema wechseln? Nein. Noch mehr? Mhm. Unser Junge ist 11, Saskia 4. Kommt ihr gut miteinander aus, Katja und du? Doch. Das ist nicht ja. Ja. Und sie mit dir? Auch. Schade. Du hättest jetzt antworten müssen, frag sie selber. Naja, ich verstehe schon. Unsere Ehe läuft gut. Logisch. Man schläft vielleicht nicht mehr so viel miteinander. Was ist daran logisch? Anderes wird wichtiger. Alltag. Wer holt die Kleine ab? Wer kontrolliert die Schularbeiten? Arbeit, Kontakte, Versammlungen, Betriebsfeste, Toleranz, Verständnis. Alles miteinander. Auch Liebe. Aber eben anders. So alt bist du schon. Katja ist die Frau für mich. Keine Frage. Nur, dass ein Promovierter mit 1800 Mal Gehalt mit einem schrottreifen Auto über die Dörfer fährt in seiner Freizeit und auf Volksbelustigung macht, kann sie einfach nicht fassen. Will sie wohl auch nicht. Das rangiert bei ihr unter Mit-30er-Krise plus Suche nach verlorener Jugend. Hat sie da recht? Hat wirklich immer nur einer recht? Das soll eine Antwort sein? Du hast wirklich eine wahrlich herzige Art, dich vor klaren Ja's oder Nein's zu drücken. Mein Leben ist nun mal auf drei Ufern gebaut. Familie, Beruf und eben das. Klingt unheimlich weise. Oder nur eine Versicherungspolice? In der Art von, ein dreibeiniger Tisch wackelt nicht. Bist du hauptberuflich was Wichtiges? Ist Leiten einer Kundendienstabteilung was Wichtiges für dich? Reklamationen und so, verstehe. Ohne und so. Aber dafür braucht man gleich einen Doktor? Mein Vorgänger hat seinen Infarkt nicht abgewartet. Versetzt wegen erwiesener Unfähigkeit und auf eigenen Wunsch. Zu viele Reklamationen. Ihm fielen keine guten Ausreden mehr ein. Und die Schuld lag immer bei uns. Kann sich ein Betrieb auf Dauer nicht leisten. Kurt ruft zum Essen. Lass ihn nicht warten. Ob ich ihn mal frage wegen der Stunde? Ich bin ja schon satt. Ich gebe uns da keine Chance. Wenn ich ganz lieb bitte, sind sogar 1,5 Stunden drin. Ich gehe erst mal baden. Wäre jetzt unvernünftig. Du weißt doch, mit vollem Magen und so. Wie tief ist das Wasser unterm Turm? Hör mal, Doktor, du musst mir nichts beweisen. Aber vielleicht mir selbst. Brauchst du sowas immer mal? Du nicht. Wieder Beatles? Schon wieder. Auf Dauer ein bisschen eintönig. Hat was mit mir zu tun. Mit mir nicht. Dein Herr Kurt hat ziemlich merkwürdig geguckt. Naja, wir im Kahn und er auf dem Steg. Vermutlich wird er mir nachher den Schädel einschlagen wollen. Vermutlich. Angst? Du hast gut reden. Ist was? Wir sitzen beide in einem Boot. Schön braun bist du. Sicher? Bis auf die hellen Streifen. Und die müsste man dringend mal genauer untersuchen, was? Was du so alles weißt. Mhm. Auch nur Lebenserfahrung. Eingebildete Ziege. Mandant? Was machst du denn so hauptberuflich? Verkäuferin, Herrenkonfektion. Enttäuscht der Doktor? Aber ich gehe ja noch zur Abendoberschule, will mein Abi nachmachen. Bin aber gerade durch eine wichtige Prüfung gerasselt. Welches Fach? Philosophie. Fürs Abi an der Volkshochschule? Thema Einheit und Kampf der Gegensätze. Gibt's ja überall. Der Widerspruch als Triebkraft. Hab mir aber das falsche Beispiel ausgesucht. Nicht die weltweit sich ständig verschärfende Systemauseinandersetzung, nein, einheimische Widersprüche. Deren Lösung ist doch aber verdammt wichtig für uns. Ja, das dachte ich auch. Und dein Beispiel? Ich kenne da ganz gut einen Kombinatsdirektor. Der Mann hat in seiner Firma alles durchgesetzt, was durchgesetzt sein muss. Planerfüllung, rollende Woche, Exportverpflichtungen, Devisen und Energieeinsparung und. Dafür hat er auch zwei große Orden gekriegt, was ich richtig finde. Aber wie lebt er heute? 5-Zimmer-Eigenheim für 2 Personen. Dienstwagen steht auch der Gattin zur Verfügung. Telefonrechnung zahlt der Betrieb, einholen ohne anzustehen, Urlaub sonst wo. Was denn, das hast du alles in der Prüfung gesagt? Versteh doch, ich habe nichts gegen den Mann, im Gegenteil. Er ist richtig nett. Aber kann es zwischen einem Direktor und einer Verkäuferin solche Unterschiede geben? Darf es das? Oder muss es immer noch? Nach welcher Formel wird da Leistung gegen Leistung aufgerechnet? Ist das ein Missverständnis oder ein Widerspruch? Und wie wird mal die Lösung ausfallen? Ganz heißes Eisen. Ach, wenn schon. Sag mal, was ist denn dein Vater? Der ist uns abhanden gekommen vor Jahren schon. Mutter fährt seitdem Straßenbahn. Zufrieden? Zusatzfragen gab's in der Prüfung nicht? Nur die, ob ich das Thema nicht an einem geeigneteren Beispiel abhandeln könnte. Schließlich ging es ja um philosophisches Gedankengut in der Größenordnung Marx-Lenin. Konntest du? Was denkst du? Nämlich? Liebe. Die Liebe? Im Sozialismus. Einheit und Kampf der Gegensätze, Männer und Frauen im Beruf. Dieser irre Satz, ich helfe meiner Frau im Haushalt. Na, ist denn das nur ihr Haushalt? Schichtarbeit, Freizeit, Fernsehunterhaltung für gehirnamputierte Kinder kriegen Babyjahr. Und ein Chef, der ganz verwirrt fragt, na was denn? Sie als Mann wollen das kranke Kind betreuen? Das muss ja eine Rabenmutter sein. Oder Kollegin X, Sie wollen wirklich das ganze Jahr Freistellung in Anspruch nehmen? Das Ganze? Da warst du wieder bei deinem Direktor, ja? So in der Gegend. Hast du was mit dem? Ist nur mein Schwiegervater. Du bist verheiratet? Bist du sicher? Bist du absichtlich ins Schilf gerudert? Oder hast du nur Orientierungsschwierigkeiten? Ist das jetzt noch wichtig? Wenn aus Versehen, helfe ich dir raus. Wenn mutwillig... Aus Versehen. Es gibt da eine schmale Stelle. Man kann von da auf der Insel landen. Das hast du übrigens ganz clever gemacht. Vom Rettungssteg aus konnte man dein Manöver kaum beobachten, höchstens erahnen. Und vom Boot aus? Land! Land! Na komm schon, komm! Kann sein, gib dir irgendwas für uns zu entdecken. If I'd been old and quarter too sweet, would you lack the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? 64, wenn ich mir das vorstelle. Ich hab schon mehr als die Hälfte weg. Du knapp oder ein gutes Drittel, weißt? Du kennst sämtliche Beatles-Songs? Hab ja früher mal in einer Band gespielt. Ach. Damals noch Beatgruppe genannt, nur deutsche Namen zugelassen, am besten hinten mit Combo. Und was für ein Instrument? Rhythmus, Gitarre und Mundharmonika. Und gesungen ein bisschen, aber nur Lennon McCartney. Für Mick Jagger war meine Stimme schon nicht mehr brutal genug. Und heute Diskotheker. Das Auto ist aber immer noch dasselbe. Naja, so langsam kapiere ich's. Musikmaschine Dr. B. Das ist wirklich dein drittes Tischbein. Die Portion Jung Berthold im Konservenglas, haltbar eingemacht wie Pflaumenmus. Eine echt irre Karriere. Katja hat recht. Danke, hohes Gericht. Es war schon sehr gut. Deine Gitarre eingemottet? Dem Junior vermacht. Warst ein schlechter Musiker? Mittelmäßig, ja. Gab nie was auszusetzen. Heute aber auch keinen vom Hocker. Und wie als Diskjockey? Du weißt doch. Da hänge ich mein Mäntelchen in den Wind. Lege auf, was wildfremde Leute hören wollen. Ironie oder Selbstkritik? Horch mal. Diese Stille. Wie viele wünschen sich das? Mal auf einer Insel allein sein. Natürlich ein Boot parat, damit man jederzeit zurück kann. Eine ohrenbetäubende Stille. Denken wir mal anders. Der Kahn leck, kein Krümel Proviant, das Festland 1000 Meilen entfernt. Robinson und Freitag? Heute ist Sonnabend. Wer spielt welche Rolle? Robinson, wie immer der Chef. Oder wird nur getan, was die Mehrheit beschließt? Wie willst du bei 1:1 in Demokratie machen? Dann entscheidet die größere Inselerfahrung. Dann bist du Sonnabend. Könntest du mit mir auf einer Insel leben? Ganz allein? Ein reizvoller Gedanke. Ich könnte nicht. Bin kein Inselmensch. Ich will Leute um mich haben. 100.000 Freunde. Hast du so viele? Na, mindestens die Hälfte. Von meinen ist kaum einer übrig geblieben. Eine Epidemie? Jeder lebt sein Leben. Oder man wird gelebt. Manchen trifft man gelegentlich mal. Andere niemals. Soll ich dich jetzt bedauern? Wenn du kein Mensch geworden wärst bei deiner Geburt, was möchtest du dann sein? Kein Mensch? Na, ein Tier, ein Baum, ein Stoff, eine Farbe, eine Pflanze. Ach, über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Nein? Da war nie eine Notwendigkeit. Und Menschsein finde ich auch eigentlich ganz gut. Uns wohl am ehesten angemessen. Ich möchte eine Distel sein. Und der besondere Grund? Muss denn immer einer sein? Sowas ist heute bei euch in, Buddhismus, Seelenwanderung. Aber wenn du wirklich was dazwischen gekommen wäre, wenn du eben kein Mensch geworden wärst. Na, vielleicht ein Storch. Du, ein Storch. Na bitte, jetzt hast du wenigstens was zum Lachen. Ein Storch, das ist echt extrem. Schneeweiß mit langen roten Beinen. Wegen der Babys oder wegen der alljährlichen Westreise? Meine Mutter hat mir immer ein Lied vorgesungen. Storch, Storch, Schniebel, Schnabel. Mit der langen Ofengabel fliege übers Bäckerhaus, hol mir eine Semmel raus. Ich war damals 5. Störche sind selten geworden, Distel gibt's immer noch oft. Das ist ein absurdes Spiel. Und wenn du ein anderer Mensch sein dürftest? Ein berühmter Arzt, Dichter oder Erfinder? Camillus Cienfuegos. Wer ist denn das? Ein Mann mit Bauernhut und langem Bart. Vertrauter von Castro, Schneider von Beruf, hat die ganze Revolution mitgemacht. Nach dem Sieg ist er in ein Flugzeug eingestiegen, das Flugzeug aber ist nirgends angekommen. Man vermutet, er sei ins Meer gestürzt. Cienfuegos. Nie gehört. Ein Großer. Ein Großer, den das Volk liebt. Heute noch. Rosa hat mir viel von ihm erzählt. Vor jeder wichtigen Entscheidung soll Fidel gefragt haben, Camillo, machen wir das, ja oder nein? Und nur bei ja gab er den Befehl. Klingt nach Legende. Aber an seinem vermutlichen Todestag streuen die Kubaner Jahr für Jahr Blumen ins Meer. Ach, schön das. Übrigens, ich bin niemals durch irgendeine Prüfung gerauscht. Ich weiß. Ausgeschlossen. Ich bringe sowas ziemlich echt. Für mich nicht echt genug. Er ist auch Student, ja? Schön heute. Ehrlich. Auf dem Steg sitzen, aufpassen, dass keiner ertrinkt. Kindern das Schwimmen beibringen. Eine Insel bewohnbar machen. Könntest du dir vorstellen, dass wir miteinander schlafen? Könnte ich? Ich meine jetzt, hier, sofort. Doch. Kommt nicht sehr überzeugend. Soll es auch nicht. Eine bessere Gelegenheit bietet sich heute nicht mehr. Ganz bestimmt nicht. Prinzipien? Ich glaube, Ich hab dich nicht nötig. Bist du sicher? Ganz sicher mache ich deine Show nicht mit. Und wenn ich dich nur nötig hätte? Du, ich hab dich nötig. Eins, eins, zwei, drei, vier, eins, eins, zwei, drei, vier. Gut. Eins, eins, zwei, drei, vier. Oder nicht gut. Aber lassen wir es dabei. Möchte er bloß wissen, was er an dir findet. Reden wir nicht mehr davon. Eins. Lieber vom Wetter. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Oder vom Geschäft. Unter den Campingurlaubern ist eine von der Bezirksdirektion Kultur. Wäre gut, wenn es nicht zu beanstanden gäbe. Die Jungs aus den Dörfern werden zwar maulen, aber heute Abend muss ich auf 60-40 bestehen. Auf den Listen eins, und im Saal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Falls Quizrunden vorgesehen sind, sollen Sie mir vorher sagen, wen Sie im Auge haben. Der Ulwitsch hat vergangenes Wochenende aus Versehen die Frau vom ABV gegen den versoffenen Bratzke antreten lassen. Da war vielleicht was los. Wir hatten ganz schön zu tun, dass Brigitte auch gewinnt. Und noch das. Eine kleine Ferkelei ist immer drin. Alles andere. Heute Abend nicht. Kapiert? Nein. Was gibt's denn noch? Vorhin, das war nicht so ganz fair, ich weiß. Nicht so ganz? Du bist ein Idiot. Ich hörte bereits davon. Hast dir einen 1A-Sonnenbrand zugelegt. Bist du deshalb hier? Soll ich erste Hilfe leisten, Lenk mich ja? Ab. Du riechst nach Sanddornsaft. Mm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, hat mein erster Freund gesagt, da war ich 7. Die Baracke ist also dein Quartier. Warum denn kein Zimmer bei Kurt im Seeblick? Hast du eine Briefmarke? Ein Liebesbrief? Eine Liebeskarte. An deinen Mann? Weißt du, er musste einfach mal allein sein nach dieser Scheißprüfung, Abstand kriegen. Auch von mir. Rausfinden, was seins ist oder was er sich von mir einreden lässt. Mal mit seinem Vater sprechen in Ruhe. Sich auf die Wiederholungsprüfung vorbereiten. Die Uni hat ihm da eine Frist gesetzt. Also habe ich Urlaub genommen von ihm. Seltsame Variante von Zusammenleben. Denk jetzt ja nicht, Ehetyp 1, jeder macht seins. Das stimmt nicht. Nein? Nein. Kann sein, manchmal verlieren wir uns. Aber wir finden uns immer wieder. Und das bedeutet, dass wir uns brauchen. Wenn erst Kinder da sind, lässt sich sowas trotzdem nicht durchhalten. Außer man will. Es funktioniert nicht. Funktioniert. Warte mal. Sieh dir hier das Foto an. Benjamin, Friederike. Wir sagen auch Riekchen oder Fritzi oder Friederikus Rex. Deine Tochter? Bisher meinten alle, sie sei mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Irgendwie kommt mir die Kleine bekannt vor. Vielleicht hast du sie mal auf einem Faschingsbild gesehen. Sie geht mit Saskia in den Kindergarten. Nein. Woher willst denn du das wissen? Bringst deine Kleine ja nicht, holst sie auch nicht ab, kommst nicht zur Elternversammlung. Hast ja beruflich so viel zu tun. Und dann noch die Diskothek. Verheiratet sein hat auch was Zweckmäßiges, nicht? Arbeitsteilung und so. Habe ich dich richtig verstanden? Du kennst Katja? Guten Tag. Auf Wiedersehen. Schon wieder dieses Grippewetter scheußlich. Hoffentlich bleibt unsere Kleine diesmal verschont. Das wär's schon. Das heißt, überleg mal. Hast du nicht letzten Geburtstag was zum Anziehen gekriegt? Dunkelroten Strickpullover. Größe 52. Ja. Na, was meinst du wohl, wer den für dich zurückgelegt hat? Ach, du machst Quatsch. Gut, mach ich Quatsch. Naja, wobei, man trifft sich ja tatsächlich an den entlegensten Punkten der Welt. Im vorigen Jahr in Prag, im Ufleco, da lief mir ein Bursche über den Weg, mit dem hatte ich vor 25 Jahren in der Schülermannschaft Fußball gespielt. Wie aufregend. Geh jetzt. Ja, ich muss mich um die Anlage kümmern. Sehen wir uns nachher? Kann sein, kann nicht sein. Ja oder nein? Nimm das Panthenol mit. So ein Sonnenbrand kann extrem unerträglich sein, besonders wenn man auf dem Rücken liegt. Warte mal. Ja? Steck bitte die Karte in den Kasten, ja? Mach ich. Ohne sie zu lesen? Ohne sie zu lesen. Könnte immerhin sein, steht was über dich drauf. Lass ich mir lieber persönlich von dir sagen. So viel Mut hast du? Und du? Eins, zwei, eins, zwei. Ja, das kleine Einmaleins ebnet uns den Start in den heutigen Abend. Tanz am See, Freizeitdisco, sanft oder stürmisch, laut oder gefühlvoll. Jedem seine Portion Freude, Freunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Urlauber und Urlauberinnen. Abendcamper. Ich begrüße uns alle. Ich, das meint Musikmaschine Dr. B. Alle, das meint euch. Ich soll Sie übrigens schön grüßen. Vom Wirt. Er wünscht allen Gästen viel Vergnügen. Und sich selbst eine volle Kasse. Und das steht heute auf unserem Programm. In ungeordneter und unverbindlicher Reihenfolge die Gruppenkarussell Keks Karat, dazu Mr. Roger Whittaker. Die weltberühmten Pudis. Außerdem das liebliche Da-Da-Da, Peter und Paul, Simon und Garfunkel, die Dame Milva. Der unvergessene Elvis. Aus dem Omega-Ensemble, aus Prag, Karel der Gott und so weiter. Und natürlich jede Menge Disco-Sound. Hallo? Hallo? Dachte schon, du kämst nicht mehr. Wollte ich auch nicht, sondern was lesen. Aber du schallst ja über den ganzen See. Gefällt dir das Programm? Extrem gar nicht. Fragst du aus Eitelkeit? Vielleicht doch ein Wunsch. Viele. Eine Wunschmusik? Nein. Gehen wir ein Stück? Man wird dich drin vermissen. Eine lange Pause steht mir zu. Vertraglich. Hast du den kitschigen Mond bestellt? Und wenn? Was sind wir uns eigentlich? Fremd? Sympathisch? Wichtig? Vielleicht sogar lebenswichtig? Unähnlich. Verdammt sogar. Eine Zufallsbekanntschaft wie in der Metropa zwischen zwei Zügen. Ja, natürlich. War blöd von mir. Du kannst übrigens ganz beruhigt sein. Ich habe deine Tochter nie gesehen und deine Frau auch nicht. Und das soll mich ruhig machen? Es ergeben sich keine Komplikationen. Wie kann man dich gegebenenfalls finden? Gegebenenfalls? Nein, danke. Du vergisst die Adresse auf der Karte. Ich könnte sie mir... Du nicht. Du gibst mir keine Chance. Gibst du dir eine? Ach was. Man trifft sich, man geht. Und was zu sagen war, ist gesagt. Warum da noch eine Fortsetzung? Nein, nein, es bleibt kein Rest. Ja, weshalb hast du dich denn mit aber... Mit dir abgegeben. Nur Neugier? Ach, du bist so furchtbar vernünftig. Und dann die Reklamationen. Wo gibt's mehr davon in deiner Abteilung? Ach, du redest dir da was ein. Wie kann einer nur so sein? Na, wie denn? Nett, schroff, sensibel, korrekt, verklemmt. Ein guter Vater bestimmt. Ehemann auch? Genosse. Oder nicht? Aber auch irgendwie einsam, genügsam, schon alt. In dem Alter? Bisschen feige, immer gewesen oder erst geworden? Ich bin nun mal rausgewachsen. Aus den wilden Jahren, trotz Disco und Beatles. Panterei. Alles treibt. Alles fließt. Man wird erwachsen. Die Illusionen bröckeln schneller. Bei mir nie. Ach, wir sprechen uns in 10 Jahren. Wirst du es denn so lange ohne mich aushalten? Wenn ich nur wüsste, worauf du immer hinaus willst. Das weißt du immer noch nicht. Wieder was aus deiner Spielkiste? Ach, du hast doch diesen lächerlichen Mond bestellt. Kommt sowas teuer? Der Abend ist halb rum. Besuchst du mich, wenn er ganz rum ist? Ich habe noch eine Flasche Rotwein. Klostergeflüster. Eiserne Reserve. Hat den der Kurt bei dir deponiert? Kurt ist mein Bruder. Hält mir den Rettungsschwimmer schon das 3. Jahr frei. Zufrieden? Klostergeflüster. Sagst du. Ich trinke die Flasche auf uns. Auf all das, was für jeden von uns noch drin ist. So oder so. Mit dir oder ohne dich und umgekehrt. Schon wieder Show? Versuch's rauszukriegen. Die erste Runde nach der großen Pause gehört dem Diskotheker. Ist Tradition, jedenfalls bei mir. Tanzen wir? Deine Tradition wird Kurt nicht mögen. Ich will nicht mit ihm tanzen. Nur wenn du deins spielst, Beatles. Für die Runde? Für den Rest des Abends? Wird Kurt nicht mögen. Du sollst nicht für ihn spielen. Zwing mir keine Mutprobe auf. Und ich wollte dich in angenehmer Erinnerung behalten. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Good day, sunshine. I'm not hurt. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to when I get older, losing my head. Many years from now, will he still be sending? Alles unter Dach und Fach? Alles. Fährt sich gut an solchem Morgen. Ja? Sie sollten sich nicht ewig hier aufhalten. Nein. War nicht fair gestern. Beatles? Ist da gute Musik? Zu unserer Zeit? War absolut nicht fair, aber extrem gut. Also nichts mit dem Urlaub im nächsten Jahr. Richtig. Mut ist teuer, ich weiß. Sie haben ein rotes Haar am Hemdkragen. Würde ich abmontieren. Lisa ist nicht verheiratet, nicht wahr? Und auch nicht Ihre Schwester. Soll ich noch was bestellen? Sie würden das tun? Auf Wiedersehen. Und weiter? Wär schon alles. Musikmaschine Dr. B. Wir brachten ein Hörspiel von Reinhard Griebner. Dramaturgie Hans Bräunlich. Die Personen und ihre Darsteller waren Lisa, Marie Gruber, Bert, Gunter Schoß, Kurt, Hans-Jürgen Hürrich. Schnitt Elke Meyer, Ton Gisela Kuschnierz. Musik Michael Schneider. Regieassistenz Ingrid Krempel. Stereo-Inszenierung Werner Grunow.